on my mind. Long time, long time. It's been a long time. I got you on my mind. Long time. Hey, herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Weinrebell-Blog. Und die erste Folge habe ich gewidmet der grundlegenden Frage, warum du Lust darauf haben solltest, dich mit Wein zu beschäftigen. Deswegen heißt diese erste Folge, warum du Bock auf Wein haben solltest. Und ich werde versuchen, dir das näher zu bringen und dich vielleicht dafür zu begeistern. Und ich hoffe, es gefällt dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ja, und da sind wir auch schon in der ersten Folge. Nochmal herzlich willkommen zu dem Podcast Weinrebell. Und ja, wie schon gesagt, die erste Folge wird dem Thema gewidmet, warum du Bock auf Wein haben solltest. Und die erste Frage, die man sich ja grundsätzlich stellt, ey, warum sollte ich Bock drauf haben? Es ist doch nur ein Scheißgetränk. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage, ist Wein mehr als ein Getränk? Die Antwort fällt sehr zwiespältig aus, nämlich ja und nein. Also Wein ist immer das, was du draus machst, ist absolut situationsabhängig und total wandelbar, so ein bisschen wie ein Chamäleon. Und Wein kann, soll und darf einfach ein Getränk sein. Das kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Wie gesagt, wenn du auf einer lockeren Party bist, so, dann macht es Sinn, dass Wein einfach ein gutes Getränk ist. Und auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Für den anderen Teil, und da wird es dann spannend und darum soll ja auch dieser Blog so ein bisschen gehen, habe ich ein ganz nettes Zitat gefunden, und zwar von niemand geringerem als William Shakespeare, der da sagte, der Wein steigt in das Gehirn, macht es sinnig, schnell und erfinderisch, voll von feurigen und schönen Bildern. Ja. Dieses Zitat kann man jetzt natürlich auf zwei Arten und Weisen verstehen und natürlich kann damit auch gemeint sein und eventuell ist es in der Grundintention vielleicht auch so gemeint, aber man weiß es nicht, kann damit gemeint sein, Wein macht betrunken, benebelt und vernebelt die Sinne und dadurch öffnet man irgendwie seinen Geist, Bewusstseinserweiterung und. Kennt das ja alles, wie man sich das Trinken so schön redet. Oder aber, und jetzt wird's interessant, kann es auch, oder zumindest kann man es auch so verstehen, dass man Wein mit allen Sinnen wahrnimmt. Und ein ganz, ganz wichtiger Sinn beim Wein trinken, und das wissen wahrscheinlich die meisten auch schon, ist der Geruch, das sogenannte Bouquet. Und da passiert ganz, ganz viel in deinem Kopf, weil wenn du anfängst, diese Gerüche irgendwie mit Bildern zu verknüpfen, in irgendeiner Form in deinem Kopf, dann hebt das tatsächlich dich irgendwie auf eine kreative Ebene und du kannst ganz kreativ mit diesem Wein umgehen und so entstehen dann auch durchaus blumige Beschreibungen, aber das passiert, wenn man sich eben auf den Wein einlässt, Bock drauf hat und sagt, ja, ich lasse das jetzt einfach mal mit mir passieren und hör mal genau hin. Wein macht das nämlich wirklich sehr, sehr subtil, also du musst echt schon hinhören und gucken, was will der mir sagen? Natürlich will dir der Wein nicht sagen, aber was kannst du rausziehen irgendwie? Und manchmal musst du halt auch so ein bisschen auf die Suche gehen. Der Wein ändert auch gelegentlich seine Meinung, aber das Schöne ist, du musst ihm halt auch nicht immer zustimmen, sondern kannst es einfach nur mal beobachten und gucken, okay, wie ist er? Und wenn du das dann schaffst, diesen Wein wirklich zu beobachten im weitesten Sinne, da hast du dann sozusagen den ersten Schritt zu einer guten subjektiven Weinbeschreibung, wo du dann nicht mehr wertest, ist der Wein gut oder schlecht, sondern wirklich versuchst zu gucken, wie ist der Wein. Und dann kommt man natürlich zu dem Schluss, okay, irgendwie ist es schwer, einen Wein in seinen Einzelteilen zu beschreiben, deswegen sind diese Weinbeschreibungen oft ja etwas trocken, etwas irreführend und man fragt sich, was ist jetzt der Auftakt, Körper, Abgang, was soll das, Nachgeschmack, Retronasal und was es nicht alles gibt. Das Problem bei dieser Sache ist, um einen Wein zu beschreiben, ist Sprache einfach das falsche Medium, denn Wein ist was Holistisches, also was Ganzheitliches. Und das heißt, Wein ist auch super emotional, so wie viele, viele andere Sachen. Und du kannst es nur als Ganzes betrachten. Und das ist ein total essentieller Punkt am Wein. Denn, wie ich schon gesagt habe, diese blumigen Beschreibungen resultieren genau daraus. Also du kannst keine 1-zu-1-Beschreibung irgendwie hinbekommen mit der Sprache. Und man stottert sich da einen ab. Und deswegen fällt es vielen auch so super schwer, einen Wein irgendwie mit Worten zu beschreiben. Wahrscheinlich wäre es wesentlich einfacher, wenn du auch jemanden, der sich nicht so sehr damit beschäftigt, einfach so eine Palette an Farben hinstellst und sagst, hier ist der Wein, hier sind deine Farben, mal den mal. Und dann kriegst du mit Sicherheit von jedem, da kann sich jeder irgendwas vorstellen, malt da irgendwas hin und du hast am Ende irgendwie viele verschiedene Bilder, die dann aber in der Grundidee trotzdem höchstwahrscheinlich gleich sind, außer einer fällt total aus dem Rahmen, weil wir eben schon, zumindest so wie wir kulturell geprägt sind, verschiedene Geschmäcker, Gerüche und so weiter auch mit gewissen Farben verbinden, vielleicht auch mit gewissen Formen verbinden. Deswegen kann ein Wein auch rund sein, kann kantig sein etc. Und das muss man halt irgendwie versuchen zu übertragen in Sprache. Also du machst, wenn du einen Wein beschreibst, stell dir vielleicht auch, wenn dir das hilft, so eine Bildbeschreibung vor. Ja? Ich habe auch einen guten Freund und Kollegen, viele Grüße auch an der Stelle, falls er zuhört, der beschreibt generell sehr gerne Wein mit Farben, spielt da sehr gerne rum. Und das kommt genau eben aus diesem Thema. Wahrscheinlich wäre es genauso sinnvoll und einfach oder für viele möglich, einen Wein zu vertonen und jetzt gar nicht so sehr als Musikstück, sondern stell dir vor, du hast einfach so ein Klavier und kannst da drauf irgendwie rumklimpern. Ja, wie fühlt sich der Wein an? Du hast 5 Töne zur Verfügung beispielsweise und sagst, beschreib mir in 5 Tönen den Wein. Und dann guckst du, okay, ein heller Ton ist wahrscheinlich der und der Geschmack. Vielleicht kannst du es dir jetzt schon vorstellen, wenn du versuchst, darüber nachzudenken, wie könnte ein heller Ton schmecken? Das klingt super abgefahren, aber im Grunde genommen, ich gehe jede Wette ein, die meisten von euch haben eine Idee dazu, wie sowas schmecken könnte. Ja. Und genau in die Richtung geht das. Und dann könntest du im Prinzip mit 5 Tönen deinen Wein vertonen, ja, und nimmst ihn dann zwar auch schon wieder so ein bisschen in die Einzelteile, vielleicht könntest du dem Wein auch eher so einen Grundton geben, vielleicht ist das einfacher als so in einzelnen Stücken zu vertonen, weil dann fängst du wieder an zu überlegen, du hast einen Auftakt, einen Körper, einen Abgang, einen Nachhall und guckst dann, wie bringst du diese Töne in Einklang. Vielleicht wäre es einfacher, mit Akkorden zu arbeiten. Ja, wenn du diese Töne rausgefunden hast, haust du einmal so auf die Tasten und hast einen Akkord für den Wein. Wie der dann klingt, wahrscheinlich nicht besonders schön, aber irgendwie wird er klingen und du hast irgendwie eine Idee. Das ist halt super interessant und das finde ich super, super toll irgendwie. Und vor allen Dingen, wenn man sich dieses Bild wieder betrachtet, also dass man Wein zum Beispiel malen kann. Es gibt ja sehr oft diese Kombination Wein und Kunst. Wie passt das zusammen? Und zwar genau so. Es ist emotional, es ist holistisch, es ist eine perfekte Form, um den Wein zu beschreiben. Und das Schöne ist, so ein Wein hat oft so einen Grundton, also eine Grundtendenz, aber ist trotzdem immer noch mal individuell. Das heißt, diese Bilder, von denen ich eben gesprochen habe, wenn du verschiedene Leute hast, hast du verschiedene Bilder vom Wein, die aber im Grunde irgendwo schon dieselbe Idee haben. Ja, aber sie sind natürlich sehr individuell. Und genauso ist das mit dem Weingeschmack dann auch. Wenn ich 5 Leuten denselben Wein hinstelle, wird der eine mir sagen, boah, super, genau mein Ding. Der nächste wird sagen, boah, gar nicht mein Ding und so weiter. Ja, aber diese Grundidee von dem Wein an sich ist immer die gleiche, nur individuell unterscheidet sich die natürlich in den persönlichen Vorlieben. Und das ist super interessant, finde ich, dass so ein Wein eben Bilder und Gedanken in unserem Kopf erzeugt und je nachdem, ob wir die jetzt positiv oder negativ besetzen, demnach bewerten wir dann auch persönlich den Wein für uns. Und dadurch ist auch nochmal absolut klar und deutlich gemacht, dass eine Bewertung der Qualität nicht zwingend eine Bewertung deines Geschmacks sein muss. Also das heißt, ein Wein, du kannst einen Wein durchaus scheiße finden und trotzdem sagen, ey, der ist aber gut gemacht. Also qualitativ ist der vollkommen in Ordnung. Und so kannst du das versuchen, ein bisschen auseinander zu klamüsern und da irgendwie einen Weg zuzufinden und eine eher objektive Weinbewertung zu machen. Ja, und das finde ich super spannend. Also genau dieses Thema, wie kannst du Wein besser beschreiben als mit der Sprache? Und weil dafür brauchst du halt schon auch Kapazitäten. Du brauchst irgendwie ein Vokabular, woraus du schöpfen kannst. Irgendwann wiederholst du das auch immer wieder, weil du weißt, ah ja, der Geschmack ist das und das. Aber wesentlich spannender wäre es eigentlich, jeden Wein, den man beschreiben will, zu malen. Also finde ich persönlich jetzt super spannend. Und dann wie so ein kleines Album, eine Galerie oder was weiß ich zu haben. Das finde ich persönlich super spannend. Und ja, da kommt man dann auch schon wieder zu der nächsten Frage, wie man Wein halt jetzt doch, weil das halt doch meistens die Art und Weise ist, wie man Wein beschreibt, wie man Wein am besten mit seinen Worten beschreiben kann. Genau, und oft ist es dann so, dass man da wirklich vor dem Glas sitzt und im wahrsten Sinne des Wortes fehlen einem da die Worte. Und da stehen wir jetzt also vor der absoluten Schwierigkeit, die Weine zu beschreiben. Nehmen wir mal an, du sitzt irgendwie mit einem Bekannten ganz gemütlich am Tisch und du weißt so, ey, der hat irgendwie ein Faible für Wein und ich will mich jetzt so ein bisschen mit dem austauschen und willst irgendwie darüber reden und vielleicht auch mal punkten und mit dem in Dialog kommen, weil du es eigentlich spannend findest, aber du denkst dir so, okay, wenn ich jetzt mit dem darüber rede, dann glaubt er auch, ich erzähle einfach nur Unsinn. Und das ist leider eine total falsche Annahme, weil im ersten Schritt weißt du oftmals gar nicht, wie viel Ahnung hat dein Gegenüber wirklich von Wein. Und das ist auch vollkommen egal eigentlich. Denn jeder von uns hat die Komponenten, die man braucht und die Komponenten, die du brauchst, die hast du schon dein Leben lang gelernt, um einen Wein wirklich gut beschreiben zu können. Ja, und diese Komponenten sind eigentlich relativ simpel, riechen und schmecken. Und dann ist nur noch die Frage, wie transportierst du das Ganze? Ja, wie schaffst du es, so wie eben schon gesagt, diese Eindrücke gut zu filtern und rüberzubringen, so dass sie für dich, und das ist wichtig, weil es ist ja dein eigener Geschmack, so dass sie für dich irgendwie stimmig sind. Und du musst nichts rausriechen aus diesem Wein. Wenn der Wein das nicht hergibt oder du das nicht riechst oder du diese Art von Geruch mit irgendetwas anderem behaftest, dann ist das vollkommen in Ordnung und das ist nicht falsch und das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, diesen Wein irgendwie zu beschreiben. Also du kannst einen Wein wirklich nicht auf gar keinen Fall falsch beschreiben. Ja, deiner Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es geht ja auch nicht nur um das Wiedergeben, sondern auch, wie kannst du den Wein am besten für dich in Erinnerung behalten. Und ja, und solange du es schaffst, dieses ganze Sammelsurium an Eindrücken, Aromatiken, Gerüchen, Farben und natürlich, da spielt auch die Flasche sogar eine Rolle. Ja, das ist alles ein Gesamteindruck. Und wenn du das schaffst, das gut wiederzugeben, stimmig wiederzugeben, dann ist eigentlich schon alles in bester Ordnung und dann kannst du dich auch mit jedem, wirklich mit jedem über Wein austauschen. Und da muss man sich nicht verstecken. Ja, es ist sogar eher so, dass dieser Austausch dann eben dazu beiträgt oder dazu beitragen soll, dass man Denkanstöße bekommt. Und du kennst das ja sicher auch, wenn du dann einen Wein hingestellt bekommen hast und sagst, boah, riech mal, der riecht total nach Vanille und du hast bis dahin nicht gerochen. Und in dem Moment, wo es einer sagt, wo jemand dieses Bild in deinen Kopf setzt, dann riechst du eben auch die Vanille. Und viele sagen, sagen dann immer, also ich habe es schon ganz oft von Leuten gehört, wenn ich gesagt habe, so, oh, riechst du das, riechst du das? So, ja, ja, ich, jetzt rieche ich es auch, jetzt wo du es sagst, rieche ich es auch. Und viele sagen, es ist ja Irreführung, es ist ja Blenderei, nur weil du das jetzt sagst. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Also das ist eher, stell dir vor, wie so ein Fremdenführer, ja. Ich führe dich durch eine Stadt und du wärst an allen Sehenswürdigkeiten vorbeigelaufen. Und ist es dir wirklich lieber, dass du an allen Sehenswürdigkeiten vorbeiläufst? Oder findest du es cool, wenn du jemanden dabei hast, der sagt so, ey, guck mal hier, das ist übrigens super cool und guck mal, das ist super cool. Du hast einen Insider, ja, der dir nicht nur hilft, die offensichtlichen Sachen zu sehen und wahrzunehmen, sondern auch so die Hotspots irgendwie zu zeigen. Und von daher hat das mit Irreführung oder so in meinen Augen überhaupt nichts zu tun, sondern du bekommst halt super wertvolle Informationen, die dir sonst eigentlich verborgen geblieben wären. Und das ist ein echter Mehrwert für dich. Und natürlich dann beim nächsten Mal, wenn du nochmal durch diese Stadt läufst, dann kennst du halt auch schon wieder, du kannst dich vielleicht nicht an alle Hotspots erinnern, aber so an ein, zwei, weißt du, wenn du dann mit deinen Freunden mal durchgehst und sagst so, ey, hier, wir gucken uns das jetzt mal an und ich kenne wenigstens so ein, zwei richtig geile Plätze. Und so ist das dann mit einem Wein auch. Also du sagst so, ey, ich kann mich nicht an alles erinnern, aber es gibt so Sachen, die sind so markant gewesen für mich dann auch, weil ich drauf gestoßen wurde, die kann ich dann wiedergeben. Und ja, also mit den Worten, lass dir da freien Raum, du bist da total frei, total kreativ, also du musst nicht zwingend im Weinvokabular fischen, was zwar schon irgendwie Sinn macht und früher oder später kommt man auch dahin, weil es einfach schon eine logische Schlussfolgerung teilweise ist, da mit Obst oder sowas zu arbeiten, mit Früchten und ja, das sind schon sehr deutliche Töne teilweise, aber das wirst du auch merken und du kommst automatisch dahin. Wenn du in einen Wein reinriechst und sagst, Mensch, der riecht wie ein Sahne-Karamell-Bonbon, ja, da hast du was Laktisches eben mit drin, also was Milchartiges. Aber Sahne-Karamell-Bonbon ist auch eine super Beschreibung für einen Wein, wenn der so riecht, ja. Also wenn er für dich so riecht, da sind wir wieder beim Punkt. Du musst das wahrnehmen. Und solange du das wahrnimmst, ist es ja nicht falsch, weil du nimmst es ja wahr. Also wenn ich mir auf den Finger haue und der tut weh, dann kann mir ein anderer sagen, so hier, hör mal, das tut nicht weh. Ich weiß aber, scheiße, der tut gerade richtig weh. Und so ist das halt mit Wahrnehmungen, Eindrücken, die kannst du nicht faken, die kannst du nicht fälschen. Du kannst sie nur schlecht rüberbringen, in Anführungszeichen. Und von daher fühl dich einfach frei. Das ist ja auch total spannend, wenn viel mehr Eindrücke von außen kommen als dieses typische Weinvokabular. Also nur dadurch wird's ja spannend. Also ich versuche da eher sogar ein bisschen auszubrechen, wenn ich einen Wein beschreibe, ja, um ein klareres Bild hinzukriegen. Weil meistens sind diese Bilder, die überhaupt nicht diesem Vokabular entsprechen, sehr viel klarer für Außenstehende als diese typischen Weinbeschreibungen. Da kann man sich häufig sehr viel mehr was drunter vorstellen, weil es irgendwie prägnanter ist, ja, vielleicht so ein bisschen echter und nicht so abgehoben und in diesem Fachtermini dann. Also von daher, da sollte man halt wirklich keine Scheu haben, wirklich Spaß dran haben und offen drauf zugehen. Ja, am Ende ist es sowieso alles eine Charakterfrage, also jeder Wein hat ja irgendwie so einen Charakter. Und das kann dir total gut helfen, da auch die richtigen Worte zu finden für einen Wein. Ja, also es ist auch so ein bisschen deine persönliche Charakterfrage, welcher Wein passt zu mir? Ja, ein Wein kann total, und also nicht nur zu dir als Mensch, was man auch durchaus machen kann. Du kannst ja gucken, ey, ich habe hier einen Wein, welchem meiner Bekannten ähnelt der denn? Ja, ist der eher leicht, ist der eher schwer, ist der eher luftig, ist der so ein bisschen blumig und abgehoben, so ein bisschen verträumt, dann könnte man vielleicht sagen, oder ist der wirklich, kommt der mit dem Dampfhammer, will der mit dem Kopf durch die Wand oder irgendwie so in die Richtung. Also da kannst du halt wirklich super, super viel spielen und bei dir selbst kannst du ja auch mal gucken, wie bin ich denn drauf? Bin ich eher so easy going, easy drinking irgendwie oder bin ich doch schon vielschichtig, komplex, verschlossen? Ja, da kann man so viel Spaß mit dran haben. Da kann man sich wirklich einen ganz, ganz lustigen Zeitvertreib machen. Sich so ein Glas zu nehmen und um diesen Geschmack herum so eine kleine Geschichte zu spinnen. Ja? Du bekommst ja vom Wein dankenswerterweise automatisch eine Szenerie geliefert, ob das jetzt eine Frühlingswiese ist, eine verrauchte Hotellobby, ein Pferdestall und oder auch, keine Ahnung, so das Innere von einem Neuwagen oder irgendwas. Lass dich da einfach überraschen, was der Wein da für dich bereithält und lass dich auch so ein bisschen treiben. Lass dich halt auf dieses Spiel ein. Nehmen wir an, du entwirfst so eine Szenerie zu dem Wein und dann in diese Szenerie kannst du unheimlich schnell auch Personen setzen, die auch wieder diesen Wein irgendwie widerspiegeln. Ja. Und wer würde den Wein trinken? Wie sieht der aus? Ist der dünn? Ist der dick? Ist der alt? Ist der jung? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Da kannst du so viele Sachen machen und es macht echt total unheimlich viel Spaß. Und dann wieder vielleicht dieser Gedanke, zu welcher Person in deinem Bekanntenkreis würde der Wein passen. Und ja, also da wirst du automatisch Antworten auf Fragen bekommen, wenn du dir die stellst. Und das ist dann auf einmal eine total coole, verspielte, lustige Art und Weise, sich einem Wein zu nähern. Und es macht echt unheimlich viel Spaß. Und das ist dann am Ende, worum es beim Weintrinken auch gehen sollte. Es soll Spaß machen, in jedem Fall. Und es soll Spaß machen, es soll so ein bisschen inspirierend sein und es soll so ein bisschen zum Träumen einladen. Also du versetzt dich ja auch selbst irgendwie damit in eine ganz andere Szenerie, ja. Also wenn du mit einem Geschmack irgendwie so ein cooles Urlaubssetting verbindest, dann kannst du dich ganz, ganz schnell mit einem Glas Wein auf deinem Balkon ans Mittelmeer versetzen oder in die Karibik oder was weiß ich wohin, ja. Wenn du einen Wein hast, der total nach tropischen Früchten riecht, dann wirst du auch ganz, ganz schnell vom Kopf her irgendwie in so eine Szenerie sein. Also du kannst richtig gut abschalten und dich irgendwie so in ein anderes Setting versetzen. Und genau solche verspielten Geschichten sind eigentlich genau sowas, was ich finde, was man trainieren und auch praktizieren sollte. Und wenn du da Lust hast, dich diesem Thema zu nähern, dann lad dir einfach ein paar Freunde ein, die da vielleicht auch Bock drauf haben. Trefft euch regelmäßig, um ja so einen kleinen weinseligen Abend zu machen, mit so einem spielerischen Ansatz vielleicht, weil das sehr, sehr viel entspannter ist, als wenn du da knochentrocken sitzt und sagst, ja, der Wein schmeckt aber so und so und der schmeckt so und so. Und nee, rieche ich hier nicht. Nee. Sollte jeder riechen, worauf er Bock hat. Setzt euch zusammen. Jeder soll eine kleine Geschichte erzählen. Total witzig. Am Ende schreibst du das noch auf und hast irgendwie ein kleines Heft mit Short Stories zu, was weiß ich, einem Probierpaket eines Online-Händlers deiner Wahl. Also ist total genial, finde ich das. Und da kann es dann halt auch Sinn machen, sich so ein bisschen qualitativ zu steigern, ja, irgendwie mit einem Einstieg anzufangen. Wo sollte man anfangen? Okay, vielleicht nicht mit dem günstigsten Wein, wobei das natürlich auch eine witzige Geschichte sein kann. Aber ich finde das sogar schwerer, diese ganz günstigen Weine zu probieren, als einen Wein, der in einem mittleren Preissegment sitzt. Und da könnt ihr auch wirklich im unteren Drittel dieses mittleren Segments anfangen, Weine zu kaufen. Also grundsätzlich, gerade wenn man mit so einer Gruppe verkostet, bin ich immer der Meinung, legt lieber ein bisschen Geld für wenige gute Flaschen zusammen, als viele verschiedene Flaschen zu haben für das gleiche Geld, was ihr ausgibt, weil das wird ein riesiger Mehrwert für euch sein, nicht nur von der Qualität des Weins her, sondern auch vom Learning-Effekt so bei dieser Sensorik-Geschichte. Also es macht total viel Sinn, wirklich qualitativ ansprechende Weine zu probieren, dass du irgendwie auch merkst, aha, okay, das kann ja tatsächlich Spaß machen. Und es ist eben nicht nur ein Partygetränk. Ja? von daher super cool. Nehmt euch irgendwie, ach, ihr müsst euch noch nicht mal ein Thema nehmen. Also es ist vollkommen frei. Ey. Jeder soll mitbringen, was er will. Wie gesagt, Betrag fest ausmachen und dann hingesetzt und damit rumgespielt einfach, wie ihr Bock habt. Und dann habt ihr einen super coolen Abend, lustigen Abend und habt irgendwie noch was mitgenommen davon. Ja, und es geht am Ende wirklich darum, da sind wir jetzt auch schon so langsam beim Ende angekommen. Also es geht am Ende einfach darum, ganz, ganz viel Freude an dem Thema zu haben, an den Weinen zu haben. Und trotzdem will ich euch noch eine Sache mit auf den Weg geben, bei dieser ganzen Freude, um die es geht. Würde ich euch bitten, folgenden Spruch von Friedrich Martin von Bodenstedt zu beachten, der da sagte, der ist nicht wert des Weines, der ihn wie Wasser trinkt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Viel Freude mit diesem Podcast. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und ich höre euch bei der nächsten Folge wieder. Und ja, dann wird es zwischendrin wahrscheinlich auch nochmal eine kleine Verkostungsfolge geben, also wo ich mich dann tatsächlich einem Wein explizit widme. Und dann gibt es natürlich auch wieder so eine allgemein gehaltene Folge wie die heutige. Und ich glaube, zum Einstieg war das die perfekte Folge. Und ich hoffe, du hast jetzt Bock auf Wein und hörst weiter diesen Wein-Podcast. Und ich freue mich, wenn du mir irgendwie was da lässt. Also von daher... sehr, sehr viel Spaß hiermit und einen wunderschönen Abend noch. Macht's gut. Ciao.